Heute hier und morgen da. Wohl aufgewachsen in einer glücklichen Familie. Und schließe ich meine Augen, seh ich noch im Hof, wie ich spiele. Mit Freunden Hütten gebaut, die damals unsere Festung waren. Und kam der kleine Dreckspatz herum, schieb die Mutti ihn gleich bar. Ein kleiner Junge mit schwarzen Haaren, unglaublich vielen Fragen. Schon damals im Dickkopf und konnte nie auf morgen warten. Mein Bruder Jahre älter, für mich war das auch gut so. Denn durch seine Überzeugung fand ich wiederum zum Judo. Doch die Zeit, sie bleibt nicht stehen, viele Dinge ändern sich. Was ich früher nicht verstand, wird mir heute offensichtlich. Nun schaue ich aus dem Fenster über meine kleine Stadt. Doch was ich sehe, das ist nicht viel, nur dass sie nichts zu bieten hat. Außer ständig gestressten Leuten, eine Arbeit, die es nicht gibt. Jeder denkt hier nur an sich und an seinen eigenen Profit. Zum Glück haben meine Eltern mit, Jens, es ist nicht schick. Tu, was dir gefällt, zieh's durch, behalt den Überblick. Geh Schritt für Schritt, lass die Zeit und glaub an dich. Denn bevor du dich versiehst, fehlt dir jede Übersicht. Heute hier und morgen da, alles bleibt so interessant. Wenn das Leben nicht so wär, wie's doch ist. Es setzt mich stets zurück, hab selten Geld und Glück zusammen. Doch ich bleib ein Optimist und hoffe auf Veränderung. Heute hier und morgen da, alles bleibt so interessanter. Wenn das Leben nicht so wär, wie es doch ist. Es setzt mich stets zurück, hab selten Geld und Glück zusammen. Doch ich bleib ein Optimist und hoffe auf Veränderung. Sie sollten recht behalten, mit dem was sie meinten. Ich brauchte viel zu viele Fehler, um das Ganze zu begreifen. Machte ihnen das Leben schwer, dachte nicht an Konsequenzen. Denn die Schule war nicht wichtig, vielmehr den Tag lang schwänzen. Ich hatte anderes im Sinn, dachte ich könnte noch was verpassen. Dass es bei mir die Noten waren, wollte ich erst später fassen. Klassen, gefährdet, war ich fast jedes Mal. Mit dem neuen Verweis rutsch ich ins nächste Schuljahr. Klar war für mich, dass das nicht ewig so geht. Doch als ich dies checkte, war vieles schon zu spät. Heute hier und morgen da, alles bleibt so interessanter. Wenn das Leben nicht so wär, wie es doch ist. Es setzt mich stets zurück, hab selten Geld und Glück zusammen. Doch ich bleib ein Optimist und hoffe auf Veränderung. Heute hier und morgen da, alles bleibt so interessanter. Wenn das Leben nicht so wär, wie es doch ist. Es setzt mich stets zurück, hab selten Geld und Glück zusammen. Doch ich bleib ein Optimist und hoffe auf Veränderung. Nicht alles klappt beim ersten Mal, ja gut, ich hab's verstanden. Doch so mehr ich mich anstreng, funktioniert's bei all den anderen. Ich kann machen, was ich will, doch meistens läuft es eh daneben. In der Schule sind's die Noten, auf dem Arbeitsamt das Reden. Deswegen scheint der Bogen auch schon lange überspannt. Und somit halte ich nach der Tür gleich die Sperrzeit in der Hand. Denn was sein muss, muss sein, und wer kein Geld hat, muss leihen. Somit bleibt mir nicht viel übrig und ich reihe mich hinten ein. Die Zeit ist mein Meister, manchmal nehme ich's wohl zu genau. War den Status nie erreichen, Haus, Pool, Hund, Katz und Frau. Aber schau und begreif, ich will das nicht, ich möchte zufrieden sein. Mein Rap mit anderen teilen, wenn ich geschafft hab, was ich will, sitz ich zufrieden neben dir. Du nix mit dem Kopf, der Shit ist heiß hier. Heute hier und morgen da, alles bleibt so interessanter. Wenn das Leben nicht so wär, wie es doch ist. Es setzt mich stets zurück, hab selten Geld und Glück zusammen. Doch ich bleib ein Optimist und hoffe auf Veränderung. Heute hier und morgen da, alles bleibt so interessanter. Wenn das Leben nicht so wär, wie es doch ist. Es setzt mich stets zurück, hab selten Geld und Glück zusammen. Doch ich bleib ein Optimist und hoffe auf Veränderung.